SWR 2 Hörspiel. Nichts Beständigeres ist in der Welt als die Unbeständigkeit selbst. Der abenteuerliche Simplicissimus. Von mir, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, geschrieben und den vier Elementen für den Rundfunk bearbeitet von dem nachgeborenen Herrn Hans-Gerd Krogmann. Erstes Element. Feuer. Jugend. Ich wurde durchs Feuer wie Phönix geboren. Ich flog durch die Lüfte, wurde doch nicht verloren. Ich wandert durchs Wasser, ich reist über Land. In solchem Umschwärmen macht ich mir bekannt, was mich oft betrübt und selten ergänzt. Was war das? Ich hab's in dies Hörspiel gesetzt, damit sich der Hörer, gleich wie ich es tue, entferne der Torheit und lebe der Ruhe. Wenn sich jemand einbildet, ich, Grimmelshausen, erzähle nur darum des Simplicius Simplicissimus Lebenslauf, damit ich einem und anderem die Zeit kürzen oder, wie die Schalksnarren und Possentreiber zu tun pflegen, die Leute zum Lachen bewegen möchte, so findet sich derselbe weit betrogen. Denn viel Lachen ist mir selbst ein Ekel. Und wer die edle, unwiederbringliche Zeit vergeblich hinstreichen lässt, der verschwendet diejenige göttliche Gab unnützlich, die uns verliehen wird, unserer Seelenheil in und vermittels derselbigen zu wirken. Es eröffnet sich nun zu dieser unserer Zeit, von welcher man glaubt, dass es die letzte sei, unter geringen Leuten eine Sucht, gleich rittermäßige Herren oder adelige Personen von uraltem Geschlecht sein zu wollen, da sich doch oft befindet, dass ihre Voreltern Taglöhner, Karchelzieher und Lastträger, ihre Vettern Eseltreiber, ihre Brüder Büttel und Schergen, ihre Schwestern Huren, ihre Mütter Kupplerinnen oder gar Hexen gewesen. Er aber, mein Simplicius, wie ich ihn selbst erdacht und teils selbst erlebt habe, er mag sich solchen närrischen Leuten... Ja, solchen närrischen Leuten mag ich mich nicht gleichstellen. Obzwar, die Wahrheit zu bekennen, ich mir oft eingebildet, ich müsse unfehlbar von einem großen Herrn oder wenigst einem gemeinen Edelmann meinen Ursprung haben. Mein Herkommen und Auferziehung lässt sich wohl mit eines Fürsten vergleichen, wenn man nur den großen Unterschied nicht ansehen wollte, was? Mein Knan, denn also nennet man die Väter im Spessart, ein sehr lustiger Ort, allwo die Wölf einander gute Nacht geben. Dieser mein Knan also hatte einen eigenen Palast, so wohl als ein anderer, ja, so artlich, dergleichen ein jeder König mit eigenen Händen nicht zu bauen vermag. Er war mit Lehm gemalet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers mit Stroh bedeckt. Und damit er, mein Knan, mit seinem Adel und Reichtum recht prangen möchte, ließ er die Mauer um sein Schloss nicht mit Mauersteinen aufführen, sondern er nahm Eichenholz dazu, welcher nützliche, edle Baum, als worauf Bratwürste und fette Schinken wachsen, bis zu seinem vollständigen Alter über 100 Jahre erfordert. Seine Zimmer, Säl und Gemächer hat er inwendig von Rauch ganz erschwarzen lassen. Anstatt der Pagen, Lakaien und Stallknecht hatte er Schaf, Böcke und Säu. Die Rüstkammer war mit Pflügen, Kersten, Äxten, Hauen, Schaufeln, Mist- und Heugabeln genugsam versehen. Hacken und Reuten war seine Disciplina Militaris. Ochsen anspannen war sein hauptmannschaftliches Kommando. Mist ausführen sein Fortifikationswesen und Ackern sein Feldzug. Hiermit bestritt er die ganze Weltkugel, soweit er reichen konnte, und jagte ihr damit alle Ernt eine reiche Beut ab. In meinem 10-jährigen Alter hatte ich schon die Prinzipia in Obgemälden meines Knaans adeligen Exerzitien begriffen. Ich kennete weder Gott noch Menschen, weder Himmel noch Höll, weder Engel noch Teufel und wusste weder Gutes noch Böses zu unterscheiden. Ich war so perfekt und vollkommen in der Unwissenheit, dass mir unmöglich war zu wissen, dass ich so gar nichts wusste. O edles Leben, das ich damals führete! Aber mein Knaan wollte mich solche Glückseligkeit nicht länger genießen lassen. Upp, bist fleißig. Lass die Schaf nicht zu weit von der Nange laufen. Und sing wacker, dass der Wolf nicht kommt und schadet dau. Denn hey, ist ein solcher verbeinigter Schelm und Dieb, der Menschen und Vieh frisst. Wenn dau aber fahrlässig bist, so will euch dir der Buckel anraumen. Knano, sag mir aber, wie der Wolf sät. Ich hab noch keinen Wolf gesehen. Ei, du grober Eselskopf! Du bleibst dein Leben lang ein Narr! Geht mir, ich wunder, was aus dir wäre wird. Bist schon so ein großer Tölpel und weißt noch nicht, was der Wolf für ein vierfäusigter Schelm ist. Ah! Mein Knaan begabte mich also mit der herrlichsten Dignität, so sich in der ganzen Welt befand, nämlich mit dem Hirtenamt. Denn von Anbeginn der Welt sind jeweils hohe Personen Hirten gewesen, wie wir denn von Abel, Abraham, Isaak, Jakob und seinen Söhnen und Mose selbst in der Heiligen Schrift lesen. Mir beliebte also zu singen, damit das Remedium wider den Wolf desto kräftiger wäre, und zwar ein solch Lied, das ich von meiner Meuder, also heißen die Mütter im Spessart, selbst gelernt hatte. Du sehr verachter Bauernstand. Bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich genugsam preisen kann, wann er dich nur recht sieht an. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muss doch leben. Von deiner Hand, auch der Soldat, der dir doch zufügt, manchen Schad. Soldaten böser Brauch. Dient dir gleichwohl zum Besten auch. Das Hochmut, dich nicht nehme ein, sagt er, dein Hab und Gut ist. Hunger und Durst, auch Hitz und Kält. Arbeit und Armut, wie es fällt. Gewalttat, Ungerechtigkeit. Treiben wir Landsknecht alle Zeit. Alle Zeit, alle Zeit. Musik. Ei, was ist das? Ei, wer ist das? Oh, die sind wohl die vierbeinigen Schelmen und Dieb, davon mir mein Knarren sagte. Es müssen die Wölf sein. Oder sind diese fremden Dinger nur zu dem Ende da, mir die Schaf helfen heimzutreiben? Holla, auf zu deines Knarrens Hof! Kurz zuvor konnte ich nichts anders wissen noch mir einbilden, als dass mein Knarren, meine Meuder, ich und das übrige Hausgesind allein auf der Erden sei, weil mir sonst kein Mensch noch andere menschliche Wohnung bekannt war. Aber bald hernach erfuhr ich die Herkunft der Menschen in diese Welt und dass sie wieder da raus müssten. Ich war nur mit der Gestalt ein Mensch und nur mit dem Namen ein Christenkind, im Übrigen aber nur eine Bestie. Es erfordert die Folge meiner Historie, dass ich der lieben Posterität hinterlasse, was für Grausamkeiten in diesem unserem deutschen Krieg verübet worden. Zumalen mit des Simplicii eigenem Exempel zu bezeugen, dass alle solche Übel von der Güte des Allerhöchsten zu unserem Nutz oft notwendig haben verhängt werden müssen. Kurzum, des Simplicii Residenz wird erobert, geplündert und zerstört, darin die Krieger jämmerlich hausen. Die Magd wird traktiert, der Knecht wird gebunden, mit schwedischem Trunk getränkt und Sack und Pack zerschlagen und Schaf und Schwein gestochen und Ofen und Fenster zerschlagen und zimmliche Bettlatt und Tisch und Häfen und Schüsseln, alles in zwei, Stühle und Schränke, alles verbrannt. Und sie zwangen den Knecht, eine Partei der Reuter anderwärts zu führen, allda sie Menschen und Vieh hinwegnahmen und in unseren Hof brachten. Der Bauren Daumen aufgeschraubt. Da fing man erst an, der Bauren Daumen aufzuschrauben und die armen Schelmen so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen. Maßen sie auch einen von den gefangenen Bauren bereits im Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren. Einem anderen machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, als dass ihm das Blut zu Mund, Nas und Ohren heraussprang. Gold und Perlen? Allein mein Knarren war meinem damaligen Bedünken nach der glückseligste, weil er mit lachendem Mund bekennete, was andere mit Schmerzen und jämmerlicher Wehklag sagen mussten. Sie banden und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtetem Salz, welches ihm unsere alte Geiß wieder ablecken und dadurch also kitzeln musste, dass er vor Lachen hätte zerbersten mögen. Knano, wie du lachst! Wie du lachst! Ja, ja, ja. Gold und Perlen halte ich verborgen. Ja. Kleine und hier. Und da. Und da. Und da. Und die Weiber. Und die Weiber. Die Mägde. Die Töchter. Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern weiß ich sonderlich nichts zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Ich aber, mitten in diesem Elend, wendet Braten und half die Pferd tränken, durch welches Mittel ich zu unserer Magd in Stall kam. Magd, wie siehst du so wunderwerklich zerstrobelt aus? Oh, Bub, lauf weg, sonst werden dich die Reuter mitnehmen. Guck, dass du davon kommst. Du siehst wohl, wie es so übel. Musik.

und wir im Finstern müssen sein, so können wir doch singen von Gottes Güte und seiner Macht, weil uns kann hindern keine Nacht, sein Lob zu vollen bringen. Drum dein Stimmlein lass erschallen, dann vor allen kannst du loben. Gott im Himmel hoch dort oben. Diese Harmonia bedünkte mich lieblich zu sein. Ich entschlief und erwachte nicht wieder bis wohl in den Tag hinein, da der Einsiedel vor mir stund. Auf, Kleiner! Hä? Ich will dir Essen geben und alsdann den Weg durch den Wald weisen, damit du wieder zu den Leuten und noch vor Nacht in das nächste Dorf kommst. Was sind das für Dinger, Leuten und Dorf? Behüt Gott, bist du närrisch oder gescheit? Nein, meiner Meuder und meines Knarrens Bub bin ich und nicht der närrisch oder gescheit. Wohl, liebes Kind. Ich bin gehalten, dich um Gottes Willen besser zu unterrichten. Wie heißest du? Ich heiße Bub. Ich sehe wohl, dass du kein Mägdlein bist. Wie hat dich aber dein Vater und Mutter gerufen? Ich habe keinen Vater oder Mutter gehabt. Wer hat dir denn das Hemd gegeben? Mein Meuder. Wie heiße dich denn dein Meuder? Sie hat mich Bub geheißen. Auch Schelm, ungeschickter Tölpel oder Galgenvogel. Wer ist denn deiner Mutter Mann gewesen? Niemand. Bei wem hat denn dein Meuder des Nachts geschlafen? Bei meinem Knarren. Wie hat ihn aber dein Meuder gerufen? Knarren. Und auch Meister und Rülp, grober Bengel, volle Sau und noch wohl anders, wenn sie haderte. Du bist wohl ein unwissender Tropf, dass du weder deiner Eltern noch deinen eigenen Namen nicht weißt. Ah ja, weißt du es doch auch nicht. Kannst du auch beten? Nein, unser Ann und mein Meuder haben als das Bett gemacht. Ich frage nicht hier nach, sondern ob du das Vaterunser kannst. Ja, ich. Nun, so sprichst denn. Unser lieber Vater, der du bist, Himmel, heiligt werde, Namen zu kommen, reich dein Himmel, schee Himmel, ad Erden, gib uns Schuld, als wir unseren Schuldigern geber, für uns nicht in bös Versuche, sondern erlöse uns von dem Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bist du nie in die Kirchen gegangen? Ja, ich kann wacker steigen und habe als ein ganz Busen voll Kirchen gebrochen. Höre, du Simplicius, denn anders kann ich dich nicht nennen. Ach, wüsste ich nur, wo deine Eltern wohneten. Unser Haus ist verbrennend und mein Meuder hinweggelaufen und mein Knarren auch. Und unser Magd ist krank gewesen und ist im Stall gelegen. Sachverhaltsaufklärung. Wer hat denn das Haus verbrennet? Ha, es sind so eiserne Männer kommen. Dieselben Männer haben Schafe und Kühe und Säu gestochen. Und da ist danach das Haus verbrennet gewesen. Wo war denn dein Knarren? Die eisernen Männer haben ihn angebunden. Da hat ihm unser alter Geist die Füße geleckt. Da hat mein Knarren lachen müssen. Und hat denselben ehernen Mann viel Weißpfennig gegeben. Und danach hat unser Ann gesagt, ich soll weglaufen. Und da sei ich weggelaufen und sei hierher kommen. Wo hinaus willst du aber jetzt? Ich will bei dir hier bleiben. Ja, dich hier zu behalten, ist weder mein noch dein Gelegenheit. Iss. Als dann will ich dich wieder zu Leuten führen. Also sag mir denn auch, was Leut für Dinger sind. Leut sind Menschen wie ich und du. Dein Knarren, dein Meuder und euer Ann sind Menschen. Und wenn deren viel beieinander sind, so werden sie Leut genannt. Haha. Nun geh und iss. So gab mein Simplicius Simplicissimus durch hohe Reden seine Vortrefflichkeit zu erkennen und war zu einem Christenmenschen. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, o Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Herzlich lieb hab ich dich. Ich hielt mich so wohl, dass der Einsiedel ein sonderliches Gefallen an mir hatte, weil er sah, dass ich ebenso begierig seine Unterweisungen hörete, als geschickt die wachsweiche und zwar noch glatte Tafel meines Herzens solche zu fassen sich erzeigte. Also machte er den Anfang seiner Unterweisungen. Er macht den Anfang vom Fall Luzifers und von dannen kommt er auf das Paradies. Und als wir mit unseren Eltern daraus verstoßen werden, passiert er durch das Gesetz Moses und lehret mich vermittels der Zehn Gebot Gottes, die Tugenden von den Lastern zu unterscheiden. Das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Böse zu lassen. Endlich sagt er mir von Christi Geburt, Leiden, Sterben und Auferstehung. Zuletzt beschließt er mit dem jüngsten Tag und stellt mir Himmel und Hölle vor Augen. Und solches alles mit gebührenden Umständen, doch nicht mit gar zu überflüssiger Weitläufigkeit. Des Einsiedels Leben und seine Reden waren mir eine immerwährende Predigt, welche mein Verstand, der eben nicht so gar dumm und hölzern war, vermittelst göttlicher Gnad nicht ohne Furcht abgehen ließ, allermaßen ich alles dasjenige, was ein Christ wissen soll, nicht allein in 3 Wochen gefasst, sondern auch eine solche Lieb zu dessen Unterricht gewonnen, dass ich des Nachts nicht davor schlafen konnte. Als er meinem steifen Vorsatz, bei ihm zu bleiben, ein Genügen zu tun entschlossen, bauten wir für mich eine Hütte gleich der seinigen, von Holz, Reisern und Erden. Mein Bett war von dürrem Laub und Gras und ebenso groß als die Hütte selbst, so dass ich nicht weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Höhlen, eine bedeckte Lagerstatt oder eine Hütte nennen soll. Sodann lernt mein Simplicius auch schreiben und lesen im wilden Wald. 2 Jahre ungefähr bin ich in diesem Wald verblieben. Unsere Speis waren allerhand Gartengewächs, Rüben, Kraut, Bohnen, Erbsen und dergleichen. Wir verschmäheten auch keine Buchen, wilden Äpfel, Birnen, Kirschen. Ja, die Eicheln machte uns der Hunger oft angenehm. Das Brot backten wir in heißer Aschen aus zerstoßenem welschen Korn. Im Winter fingen wir Vögel mit Sprinken und Stricken. Im Frühling und Sommer bescherte uns Gott Junge aus den Nestern. Die Notdurft an Salz gab uns ein Pfarrer, der ungefähr 3 Meilen wegs von uns wohnete, von welchem ich noch viel zu sagen habe. Wir hatten eine Schaufel, eine Haue, eine Axt, ein Beil und einen eisernen Hafen zum Kochen, welches von dem Pfarrer entlehnet war. Von allerhand Gewand hatten wir nichts, als was wir auf dem Leib trugen. An Sonn- und Feiertagen fingen wir schon um Mitternacht an hinzugehen, damit wir noch frühe genug, ohne männigliches Vermerken, in ob gemelden Pfarrherrns Kirche kommen. Nach verrichtetem Gottesdienst gingen wir ebenso verstohlen wieder heim. Alsdann brachte der Einsiedel die übrige Zeit zu, mit Beten und mich in gottseligen Dingen zu unterrichten. Ob ich zwar in geistlichen Sachen ziemlich berichtet wurde und die deutsche Sprach so schön redete, als wenn sie die Orthographia selbst ausspräche, so verblieb ich dennoch der Einfältigste. Gestalten ich, wie ich den Wald verlassen, ein solch elender Tropf in der Welt war, dass man keinen Hund mit mir aus dem Ofen hätte locken können. Simplici, liebes Kind, dieweil Gottlob die Zeit vorhanden, dass ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld der Natur zahlen und dich in dieser Welt hinter mir verlassen soll, zumalen ich wohl weiß, dass du in dieser Einöde nicht lange verharren wirst, so will ich dir einige Lehren zum Unterricht geben, vermittels deren du als einer unfehlbaren Richtschnur zur ewigen Seligkeit zu gelangen, dein Leben anstellen sollst. Ach, liebster Vater, willst du mich denn allein in diesem wilden Wald verlassen? Soll ich denn... Willst du der Ordnung des Allerhöchsten widerstreben? Vermeinest du mich zu nötigen, länger in diesem Jammertal zu leben? Ach nein, Sohn, folge anstatt deines unnützen Geschreis meinen letzten Worten. Welche sind, dass du dich je länger, je mehr selbst erkennen sollest. Und wenn du gleich so alt wie Methusalem würdest. Denn dass die meisten Menschen verdammt werden, ist die Ursache, dass sie nicht gewusst haben, was sie gewesen und was sie werden können oder werden müssen. Und hüte dich jederzeit vor böser Gesellschaft, denn deren Schädlichkeit wäre unaussprechlich. Vor allem bleibe standhaft, denn wer verharrt bis ans End, der wird selig. Wenn meine Seele an ihren Ort gegangen ist, so leiste meinem Leib deine Schuldigkeit und die letzte Ehre. Scharre mich mit derjenigen Erden wieder zu, die wir aus dieser Gruben gegraben haben. Und nun lasse mich, dass ich sehe, ob mir das Grab lang genug sei. Ach, Vater, lieber Vater. Mein lieber und wahrer einziger Sohn. Denn ich habe sonst kein Kreatur als dich zu Ehren unseres Schöpfers erzeuget. Lasse mich. Vater! Ach, großer Gott. Nun nimm wieder hin die Seele, die du mir geben. In deine Hände befehl ich meinen Ich verharrete etlich Stund neben dem Grab im Gebet. Als sich aber mein allerliebster Einsiedel nicht mehr aufrichten wollte, stieg ich zu ihm ins Grab hinunter und fing an, ihn zu schütteln, zu küssen und zu liebeln. Aber da war kein Leben mehr, weil der grimmige, unerbittliche Tod den armen Simplicium seiner holden Beiwohnung beraubt hatte. Darauf lässt sich Simplicius wie ein Rohr im Weiher umtreiben. Doch gleich wie die Zeit alles ändert, so ringert sich auch nach und nach das Leid. Und die äußerliche scharfe Winterskälte löschte die innerliche Hitze seines steifen Vorsatzes, im Wald zu verbleiben, zugleich aus. Die Begierde, die Welt auch zu beschauen, ließ mich überherrschen, und so gedachte ich, zu obgemeldtem Pfarrer zu gehen, um Rat von ihm zu vernehmen. Als ich zu seinem Dorf hinkam, fand ich's in voller Flamme stehen, denn es eben eine Partei Reuter ausgeplündert, angezündet, teils Bauern niedergemacht, viel verjagt und etliche gefangen hatten. Darunter auch der Pfarrer selbst war, der eben an einem Strick dahergeführt wurde. Ach Gott, wie ist das menschliche Leben so voll Mühe und Widerwärtigkeit? Kaum hat ein Unglück aufgehört, so stecken wir schon in einem anderen. Schieß den Schelmen von Pfarrer nieder! Nein, wir wollen Geld von ihm haben! Um des jüngsten Gerichts willen bitte ich um Verschonung und christlicher Barmherzigkeit. Reit ihn über den Haufen, gib ihm eins an den Kopf. Gott, ich befehle dir meine Seele um der... Da es nun sah, als ob diese Reuter in ihrer tyrannischen Grausamkeit ganz unsinnig worden wären, kam ein solcher Schwarm bewehrter Bauern aus dem Wald, als wenn man in ein Wespennest gestochen hätte. Die fingen also greulich zu schreien, so grimmig da reinzusetzen und da rein zu schießen, dass davon die Reuter ausrissen und ließen nicht allein das eroberte Rindvieh zurück, sondern warfen auch Sack und Pack von sich, schlugen also ihre ganze Beut in Wind, damit sie nicht selbst der Bauern Beut würden. Herr Pfarrer, diese Kurzweil benimmt mir beinahe die Lust, die Welt zu beschauen. Denn wenn es so darin hergeht, so ist die Wildnis weit anmutiger. Was meinet ihr? Bob, kann da weder helfen noch raten. Bin wegen empfangener Wunden und Stöß ganz schwach und kraftlos. Bin selbst in Stand geraten, in welchem ich das Brot am Bettelstab suchen muss. Du siehst ja, mein Kirch und Pfarrhof stehen im Feuer. Der Simplicius verfügte sich ganz traurig gegen den Wald zu seiner Wohnung. Dort stöbern ihn Musketiere auf, durchstürmen seine Hütte und finden nichts als Bücher. Simplicius führt die Musketiere, die sich im Wald verlaufen haben, in das verwüstete Dorf des Pfarrers, allwo andere Reuter 5 Bauern gefangen genommen haben, die einen der Reuter gezwungen hatten, ihnen den Hintern zu lecken. Schießt sie gleich alle tot! Nein, man muss die leichtfertigen Vögel zuvor rechtschaffen quälen und ihnen eintränken, was sie an diesem einen Reuter verdient haben. Ihr Herren, dieweil es der ganzen Soldateska eine Schand ist, dass einen von uns Reutern diese 5 Bauren so greulich gedrillt haben, so ist billig, dass wir solchen Schandflecken wieder auslöschen und diese Schelmen den Reuter wieder 100-mal den Hintern lecken lassen. Sie sollen an 10 Soldaten die Schand wettmachen und jedes Mal sagen: Hiermit lösche ich wieder ab die Schand, die die Soldaten empfangen haben, als uns ein Reuter hinten leckte. Einer der Reuter führte einen der Bauern etwas beiseite. Kerl, wenn du Gott und alle seine Heiligen verleugnen willst, so will ich dich laufen lassen, wohin du begehrest. Ich habe meinen Lebtag nichts auf die Heiligen gehalten und bisher noch geringe Kundschaft mit Gott gehabt. Ich kenne Gott nicht und begehre kein Teil an seinem Reich zu haben. Holla, bist du derart. Ich hab versprochen, dich laufen zu lassen, wohin du begehrest. Siehe, so schicke ich dich nun ins höllische Reich, weil du nicht den Himmel willst. So! Muss man sich rächen und diese losen Schelmen zeitlich und ewig strafen. Den Kopf bis auf die Zähne voneinander. Indessen banden die anderen Soldaten die übrigen 4 Bauern über einen umgefallenen Baum so artlich zusammen, dass sie den Hintern grad in die Höhe kehrten und nachdem sie die Hosen abgezogen, nahmen sie etliche Klafter Lumpen, machten Knoten daran und fiedelten ihnen so unsäuberlich durch solchen hindurch, dass der rote Saft hernachging. Also muss man euch Schelmen dem gereinigten Hintern austrocknen. Welche Antipathie sich doch zwischen Soldaten und Bauern enthält. Es müssen unfehlbar zweierlei Menschen in der Welt sein, so nicht einerlei Geschlechts von Adam her sind, sondern wilde und zahme, wie andere unvernünftige Tier, weil sie einander so grausam verfolgen. Über heutiger Soldaten tun und lassen. Fressen und saufen, Hunger und Durst leiden, Huren und Buben, rasseln und spielen, schlemmen und dämmen. Morden und wieder ermordet werden. Totschlagen und wieder zu Tode geschlagen werden. Tribulieren und wieder gedrillt werden. Jagen und wieder gejagt werden. Ängstigen und wieder geängstigt werden. Rauben und wieder beraubt werden. Plündern und wieder geplündert werden. Jammer anstellen und wieder jämmerlich leiden. Schlagen und wieder geschlagen werden. ist der Landsknecht ganzes Tun und Wesen. Weder Winter noch Sommer, weder Schnee noch Eis, weder Hitz noch Kält, weder Regen noch Wind, weder Berg noch Tal, weder Felder noch Morast, weder Gräben, Pest, Meer, Mauren, Wasser, Feuer noch Welle, weder Vater noch Mutter, Brüder noch Schwestern, weder Gefahr der eigenen Leiber, Seelen und Gewissen, ja, weder Verlust des Lebens noch des Himmels verhindert uns daran. Die Landsknechte weberten in ihren Werken immer emsig fort, bis sie endlich nach und nach in Schlachten, Belagerungen, Stürmen, Feldzügen und in den Quartieren umkamen, starben, verdarben, krepierten, bis auf etlich wenige, die in ihrem Alter, wenn sie nicht wacker geschunden und gestohlen hatten, die allerbesten Bettler und Landstürzer abgaben. Zunächst über diesen mühseligen Leuten saßen im Ständebaum so alte Hühnerfänger, die sich etlich Jahr mit höchster Gefahr auf den untersten Ästen beholfen, durchgebissen und das Glück gehabt hatten, dem Tod bis dahin zu entlaufen. Über ihnen befanden sich noch höhere, welche auch höhere Einbildungen hatten, weil sie die untersten kommandierten. Diese nannte man Wamsklopfer, weil sie in den Pikenieren mit ihren Prügeln und hellen Potzmarter den Rücken sowohl als den Kopf abzufegen pflegten. Über diesen hatte des Baumes Stamm einen Absatz oder Unterscheid, welches ein glattes Stück war, ohne Äst, mit wunderbarlichen Materialien und seltsamer Seifen der Missgunst geschmieret. Also, dass kein Kerl, er sei denn vom Adel, weder durch Mannheit, Geschicklichkeit noch Wissenschaft hinaufsteigen konnte. Besser oben saßen noch höhere, die auch ihre Mühe, Sorg und Anfechtung hatten. Sie genossen aber diesen Vorteil, dass sie ihre Beutel mit demjenigen Speck am besten spicken können, welchen sie mit einem Messer, das sie Kontribution nenneten, aus der Wurzel schnitten. Also hab ich Grimmelshausen es selbst erlebt. Im Krieg wird der Adel dem gemeinen Mann vorgezogen. Gespräch zwischen einem Feldweibel und Adelhold. Ha! Viel lieber nimmt man Blackscheißer, Kammerdiener, erwachsene Pagen, arme Edelleut, irgends Vettern und sonst Schmarotzer zum Offizier, denn einen guten Feldweibel wie mich. Dies verdrießt mich sehr. Sag mir, du alter Krachwadel, darf nicht der Feldherr einem Kavalier mehr vertrauen als einem Bauernbuben, der seinem Vater vom Pflug entlaufen? Welcher? Dem Adel gebühret der Vorzug allwegs. Man soll in Bestallung der Ämter die Edelleute, den Plebejs, schlicht vorziehen. Welcher Narr? Und wenn schon einer von euch ein guter Soldat ist, der Pulver riechen und in allen Begebenheiten treffliche Anschläge geben kann, so ist er darum nicht gleich tüchtig, andere zu kommandieren. Welcher Narr wollte... Überdies hat der Adel mehr Mittel, ihren Untergehörigen mit Geld und den schwachen Kompanien mit Volk zu helfen, als ein Bauer. Welcher Narr wollte denn... Auch würden die Bauern viel zu hoffärtig, wenn man sie also strack zu Herren machte. Denn man sagt, es ist kein Schwert, das schärfer schiert, als wenn ein Bauer zum Herrn wird. Hätten die Bauern durch lang hergebrachte löbliche Gewohnheit die Kriegs- und andere Ämter in Possession wie der Adel, so würden sie gewisslich sobald keinen Edelmann einkommen lassen. Welcher Narr wollte denn dienen? Zudem seid ihr Soldaten von Fortun, wie ihr genennet werdet, gemeiniglich schon so abgelebt, dass man Bedenkens haben muss, euch zu befördern. Denn ihr... Gedenket nur dahin, wie ihr euren kranken Leibern, die durch viel erstandene Widerwärtigkeit ausgemergelt und zu Kriegsdiensten wenig Nutz seien, gütlich tun und wohl pflegen möget. Denn ein junger Hund ist zum Jagen viel freudiger als ein alter Löw. Welcher Narr wollte denn dienen, wenn er nicht hoffen darf, durch sein Wohlverhalten befördert und also um seine getreuen Dienste belohnt zu werden? Anforderungsprofil. Der Teufel hol solchen Krieg! Ich hab von unserem alten Obristen vielmals gehört, dass er keinen Soldaten unter sein Regiment begehre, der sich nicht festiglich einbilde, durch Wohlverhalten General zu werden. Wenn man eines redlichen Mannes rechtschaffene Qualitäten sieht, so wird er freilich nicht übersehen. Maßen man heutigen Tags viel findet, welche vom Pflug, von der Nadel, vom Schusterleist und vom Schäferstecken zum Schwert gegriffen, sich wohl gehalten und durch solche ihre Tapferkeit weit über den gemeinen Adel in Grafen- und Freiherrenstand geschwungen. Dies alles lautet gar wohl auf meinen Welches auch bei den Alten geschehen. Tamerlan, es ist ein mächtiger König und schrecklicher Furcht der ganzen Welt. Aber wohl, Weltform, dass uns der doch zuvor noch die Türen ein zu ein und anderer Würde zu gelangen, ist eines durch Hafners den Sohn Adel verschlossen Telephas, gehalten Telephas, ein Wagner, wurde König in Man Libyen. Setzt den Adel, des Kaisers Valencianis Vater war ein Seiler. Mauritius Papadox, ein halbeigener Knecht, war nach Tiberio Kaiser. Keine Johannes Zernitzes kam aus den Schulen zum Kaisertum. Und so gleich, Flavius wie unter den Bauern, mein Schädel so veraltet mancher wackere Soldat unter seiner Moschee, der williger ein Regiment meritierte und dem Feldherrn große Dienste zu leisten wüsste. Simplicius tut den ersten Sprung in die Welt. Mit schlechtem Glück. Ich sah gegen die Bäume, deren das ganze Land vollstund, und sah, wie sie sich bewegten und zusammenstießen. Da prasselten die Kerl haufenweis herunter, Knall und Fall war eins. Augenblicklich frisch und tot, in einem Hut verlor einer ein Arm, der andere ein Bein, der dritte den Kopf gar. All diejenigen Bäume, die ich sah, sind ja nur ein Baum, auf dessen Gipfel sitzet der Kriegsgott Mars und bedeckt mit des Baumes Ästen ganz Europa. Dieser Baum könnte die ganze Welt überschatten. Ich, Steineich, durch den Wind getrieben und verletzet, mein eigen Äst abbricht, sich ins Verderben setzet. Durch innerlichen Krieg und brüderlichen Streit wird alles umgekehrt und folget lauter Leid. Im Wald zu bleiben ist mir unmöglich, weil mir alles so gar hinweggenommen worden. Nichts ist mehr übrig als noch diese etlich zerstreute Bücher. Oh, was ist das? Ein Brieflein drinnen. Lass sehen. Lieber Simplici, wenn du dies Brieflein findest, so gehe alsbald aus dem Wald und errette dich und den Pfarrer aus gegenwärtigen Nöten. Gott wird dich an einen Ort bringen, der dir am bequemsten ist. Und befleißige dich, ihm jederzeit zu dienen, als wenn du noch in meiner Gegenwart wärest. Wale. Oh, du mein lieber Einsiedel. Ich küsste dies Brieflein und des Einsiedlers Grab zu viel tausend Malen und machte mich auf den Weg, Menschen zu suchen. In Gelnhausen konnte ich keine lebendigen Menschen gewahr werden. Hingegen lagen die Gassen hin und her mit Toten überstreut, deren etliche ganz, etliche aber bis aufs Hemd ausgezogen waren. Dieser jämmerliche Anblick war mir ein erschreckliches Spektakel. Eine gängige Landstraße trug mich auf die herrliche Festung Hanau. Halt, halt! Thank you. Zween Musketierer kamen mir bei der ersten Wacht gleich auf den Leib, die mich anpackten und in ihr Corps de Garde führten. Ich wurde streng examiniert und gleich wie die Soldaten sich an mir vergafften, also betrachtet ich hingegen ihres Offiziers tollen Anzug. Ist dies ein Mann? So sollte er auch einen rechtschaffenen Bart haben, weil der Keck nicht mehr so jung ist, wie er sich stellet. Ist's aber ein Weib, warum hat die alte Hur dann so viele Stupfeln ums Maul? Gewisslich ist's ein Weib, denn ein ehrlicher Mann wird seinen Bart wohl nimmermehr so jämmerlich verketzern lassen. Und seine weiten Hosen stellen mir vielmehr einen Weiberrock als ein paar Mannshosen vor. Er ist wohl Mann und Weib zugleich. So, so. Er trägt also ein Büchlein aus Birkenrinden bei sich. Zeig es her. Ach, mein lieber Hermaphrodit, lasst mir doch mein Gebetbüchlein. Och, du Narr! Wer Teufel hat dir gesagt, dass ich Hermann heiße? Bringt ihn zum Gubernator. Ich muss zuvor meinen damaligen visierlichen Aufzug erzählen, denn meine Kleidung und Gebärden waren durchaus seltsam. Erstlich waren meine Haare in 3,5 Jahren weder auf Griechisch, Deutsch noch Französisch abgeschnitten, gekampelt noch gekräuselt oder gebüfft worden, sondern sie stunden in ihrer natürlichen Verwirrung so zierlich auf meinem Kopf, dass ich darunter hervorsah mit meinem bleichen Angesicht wie ein Schleiereul, die auf eine Maus spannet. Ich hatte meines Einsiedlers Rock an, wenn ich denselben anders noch einen Rock nennen darf, dieweil nichts mehr übrig gewesen als die bloße Form, welche mehr als 1000 Stücklein allerhand farbiges, zusammengesetztes oder durch vielfältiges Flicken aneinander genähtes Tuch noch vor Augen stellte. Der ganze Leib aber war mit eisernen Ketten hinten und vorn fein kreuzweiß umgürtet, so dass es fast eine Gattung abgab wie mit denen, wo vom Türken gefangen und für ihre Freunde zu betteln im Land umziehen. Ich glaube, wenn mich damals ein Gaukler, Marktschreier oder Landfahrer gehabt und für einen Samojeden oder Grönländer dargeben, dass er manchen Narren angetroffen, der ein Kreuzer an mir versehen hätte. Ich wurde vor den Gubernator gebracht. Wo kommst du her? Ich weiß es nicht. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht. Was Teufel weißt du denn? Was ist denn dein Hantierung? Ich weiß es nicht. Und wer hat dir dieses Büchlein gegeben, das man bei dir gefunden? Ich habe es selbst gemacht und überschrieben. Warum eben auf birkenen Rinden? Weil sich die Rinden von anderen Bäumen nicht dazu schicken. Du Flegel! Alfred! Ich frage, warum du nicht auf Papier geschrieben hast. Ei, wir haben keins mehr im Wald gehabt. Wo? In welchem Wald? Ich weiß es nicht. Meine Herren, entweder ist dieser ein Erzschelm oder gar ein Narr. Ein Narr. Zwar kann er kein Narr sein, weil er so schreibt. Hier, in diesem Büchlein hat er... Oh, ein Brieflein. Lass sehen. Ich kenne einmal die Hand und weiß, dass sie von einem mir wohlbekannten Kriegsoffizier geschrieben worden ist. Ich kann mich aber nicht erinnern, von welchem. Der Inhalt kommt mir gar seltsam und unverständlich vor. Dies ist ohne Zweifel eine abgeredete Sprache für einen Verräter oder Kundschafter, die sonst niemand versteht als derjenig, mit dem sie abgeredet worden. Wie heißt du? Simplicius. Ja, du bist eben des rechten Krauts. Na, fort, fort, dass man ihn also bald an Hand und Fuß in Eisen schließe. Die Soldaten führten mich meiner neuen Herberg, nämlich dem Stockhaus, zu und überantworteten mich dem Gewaltiger. Es kamen Henker und Foltersknecht mit grausamen Folterungsinstrumenten, welche mir meinen elenden Zustand allererst grausam machten. Ach Gott, wie geschieht mir so recht? Simplicius ist darum aus dem Dienst Gottes in die Welt gelaufen, damit eine solche Missgeburt des Christentums den billigen Lohn empfange, den ich mit meiner Leichtfertigkeit verdient habe. Oh, du unglücklicher Simplici, hast du nicht gewusst, dass dein getreuer Einsiedler und Lehrmeister die Welt geflohen und sich die Wildnis auserwählt? Du armer Simplici, jetzt fahr hin und empfange den Lohn deiner gehabten eitlen Gedanken und vermessenen Torheit. Als ich mit den Schergen umgeben war und samt einer großen Menge Volks vorm Gefängnis stund, wollte mein Pfarrherr, dem neulich sein Dorf ausgeplündert und verbrannt worden, auch sehen, was da vorhanden wäre. Er sah zum Fenster aus. O Simplici, bist du's? O Vater, o Vater, o Vater! Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Gewisslich hat man mich darum dahergeführt, weil ich aus dem Wald entlaufen bin. Er ist ein Kundschafter oder Verräter. Haltet ein! Ich werde seine Beschaffenheit dem Herrn Gouverneur berichten. Solches wird beides zu meiner und seiner Erledigung taugen. Und verhüten, dass sich der Herr Gouverneur an uns beiden nicht vergreifen wird. So wurde mein Simplicius von Gefängnis und Folter errettet. Und das betrügliche Glück gab ihm einen freundlichen Blick. Er wurde gewaschen, geschoren, neu eingekleidet und mit anmutigen Speisen genährt, worauf er zu dem Pfarrer geführt wurde. Lieber Simplici, der Einsiedel, bei welchem du dich im Wald aufgehalten, ist nicht allein des hiesigen Gouverneurs Schwager, sondern auch im Krieg sein Beförderer und wertester Freund gewesen. Sein geistlicher Sinn und widerwärtige Ereignisse hemmeten den Lauf seiner irdischen Glückseligkeit, so dass er seinen Adel und ansehnliche Güter verschmäht und hintansetzet, weil ihm alle Welthändel abgeschmackt, eitel und verwerflich vorkamen. Sein Dichten und Trachten war nur nach einem solchen erbärmlichen Leben gerichtet, darin du ihn im Wald angetroffen. Ich will dir aber auch nicht verhalten, wie er in den Spessart kommen sei. Die zweite Nacht danach, als die blutige Schlacht vor Höchst verloren worden, kam er einzig und allein vor meinen Pfarrhof. Drei Dinge beklagte er, nämlich seine verlorene hochschwangere Gemahlin, die verlorene Schlacht und, dass er nicht gleich anderen redlichen Soldaten in derselben für das Evangelium sein Leben zu lassen das Glück gehabt hätte. Ich ließ ihm ein Sonderbett von frischem Stroh machen, weil er in kein anderes liegen wollte. Das Erste, das er am folgenden Morgen tat, war, dass er mir sein Pferd schenkte und sein Geld samt etlich köstlichen Ringen unter meine Frau, Kinder und Gesind austeilete. Er öffnet mir seinen Vorsatz, ein Einsiedel zu werden. Er behielt weder Geld noch Geldes wert und überließ mir seine güldene Ketten, darin er seiner Liebsten Konterfei trug. Mein Knecht führte ihn an den einödesten Ort des Waldes und half ihm daselbst seine Hütten aufrichten. Nachdem nun neulich die Schlacht vor Nördlingen verloren und ich, wie du weißt, rein ausgeplündert und zugleich übel beschädigt worden, habe ich mich hierher zu Hanau in Sicherheit geflüchtet. Weil mir die baren Geldmittel ausgehen wollten, trug ich drei Ring und obgemeldete güldene Ketten mitsamt dem anhangenden Konterfei zu einem Juden. Der hat es dem Gubernator käuflich angetragen, welcher das Wappen und Konterfei stracks erkennet, nach mir geschickt und gefragt, woher ich solche Kleinodien bekommen. Ich sagte ihm die Wahrheit. Er aber kündet mir den Arrest an, bis er die Wahrheit besser erführe. Und weil denn der Gubernator nunmehr nicht mehr zu zweifeln Ursache hat, also will er dir und mir wegen seines Schwagers selig Gutes tun. Willst du studieren, so will er dir die Unkosten dazu geben. Hast du Lust, ein Handwerk zu lernen, so will er dich eins lernen lassen. Willst du aber bei ihm verbleiben, so will er dich wie sein eigen Kind halten. Denn er sagte, wenn auch ein Hund von seinem Schwager selig zu ihm käme, so wollte er ihn aufnehmen. Ach, es gilt mir gleich, was der Herr Gubernator mit mir macht. Der Pfarrer ging mit mir zum Gouverneur und ersetzte allein mit seiner Zunge, was meine Ungeschicklichkeit nicht vermochte. Herr Gouverneur, dieser Simplicius hier kann noch nicht wissen, wie er sich halten soll. Seine Treue, die er dem Einsiedel erwiesen, ist verwunderungswürdig. Und allein wert, nicht allein seine Ungeschicklichkeit zu erdulden, sondern auch ihn dem feinsten Edelknaben vorzuziehen. Der Einsiedel hat all seine Freude an ihm gehabt, weil er, wie er mir öfters gesagt, seiner Liebsten von Angesicht so ähnlich sei. Hat denn mein seliger Schwager nicht gewusst, dass ich derzeit in Hanau residiere? Freilich. Er hat es aber mit einem kleinen Lächeln so kaltsinnig angehört, als ob er niemals keinen Ramsay gekannt hätte. Nun, also will ich an seiner Stadt sein Simplicium versorgen. Ach, der redliche Kavalier hat wohl Ursache gehabt, seine schwangere Gemahlin zu beklagen. Denn sie ist von einer Partei kaiserlicher Reuter im Spessart gefangen worden. Also, dass ich bis auf diese Stunde nicht weiß, wo meine Schwester hinkommen. Ich wurde also des Gubernators Page. Und ein solcher Kerl, den die Leute, sonderlich die Bauern, wenn ich sie bei meinem Herrn anmelden sollte, bereits Herr Jung nenneten. Simplicius tadelt die Leute und siehet viel Abgötter in der Welt. Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen, Plündern. Ich wusste von den Lastern nichts anders, als dass ich sie etwa hören, nennen oder davon gelesen hatte. Und wenn ich deren eins wirklich begehen sah, war mir's ein erschrecklicher und selten Sach. Ich fand eitel Heuchelei und sonst so unzählbare Torheiten bei allen Weltmenschen, dass ich auch zweifelte, ob ich Christen vor mir hätte oder nicht. Was mir aber am allererschrecklichsten vorkam, war dieser Greuel, dass etliche, sonderlich Soldatenbursch, bei welchen man die Laster nicht am ernstlichsten zu strafen pflegt, beides aus ihrer Gottlosigkeit und dem heiligen Willen Gottes selbsten nur einen Scherz machten. Formelkompromiss. Einsmals hörte ich einen Ehebrecher gottlose Worte sagen. Es tut's dem geduldigen Hanra genug, dass er meinetwegen ein paar Hörner trägt. Und wenn ich die Wahrheit bekennen soll, so habe ich's mehr dem Mann zu leid als der Frauen zu lieb getan, damit ich mich an ihm rächen möge. Oh, kahle Rach, dadurch man sein eigen Gewissen beflecket und den schändlichsten Namen eines Ehebrechers überkommt. Was Ehebrecher? Ich bin doch darum kein Ehebrecher, wenn ich schon diese Ehe ein wenig gebogen habe. Dies sind Ehebrecher, wovon das sechste Gebot sagt. Allwo es verbeut, dass keiner einem anderen in Garten steigen und die Kirschen Ehe brechen solle als der Eigentumsherr. Meinst du nicht, dass du dich mit diesen gottlosen Worten mehr versündigest als mit dem Ehebruch selbst? Du Mauskopf, soll ich dir ein paar Ohrpfeifen geben? Ich glaub auch, dass ich solche dicht bekommen hätte, wenn der Kerl meinen Herrn nicht hätte fürchten müssen. Es hatte beinahe jeder Weltmensch einen besonderen Nebengott. Ja, etliche wohl mehr als die alten und neuen Heiden selbsten. So kam also dem seltsamen Simplicio in der Welt alles seltsam vor. Und er hingegen der Welt auch. Gleich wie ich niemand sah, der der wahren, göttlichen Majestät Wort und Gebot zu halten begehrte, also sah ich hingegen viel, die ihm in allem widerstrebten und offene Sünder waren. Viel hündische Herren und Meister betrogen ihre fleißigen Dienstboten um ihren gebührenden Lohn und schmälerten beides Speis und Trank. Hingegen sah ich auch viel untreu gesinnt, die ihre frommen Herren entweder durch Diebstahl oder Fahrlässigkeit ins Verderben setzten. Den kontinuierlichen Zank vermerkete ich zwischen vielen Eheleuten. Mancher Tyrann hielt sein ehrlich Weib ärger als seinen Hund und manche lose Vettel ihren frommen Mann für einen Narren und Esel. Zum allererschrecklichsten kam mir es vor, wenn ich etliche Großsprecher sich ihrer Bosheit, Sünd, Schand und Laster rühmen hörete. Putzblut, wie haben wir gestern gesoffen und ebenso viel mal gekotzt? Putzstern, wie haben wir die Bauern, die Schelmen tribuliert? Putzstrahl, wie haben wir Beuten gemacht? Putzhundertgift, wie haben wir einen Spaß mit den Weibern und Mägden gehabt? Ich hab den Kerl da niedergehauen, als hätte ihn der Hagel niedergeschlagen. Ich hab ihn geschossen, dass er das Weiß aus den Augen über sich kehrte. Ich hab ihn so artlich über den Tölpel geworfen, dass ihn der Teufel hätte holen mögen. Und ich hab ihm den Stein gestoßen, dass er den Hals hätte brechen mögen. Wir wollen in Gottes Namen plündern, mitnehmen, totschießen, niedermachen, angreifen, gefangen nehmen, in Brand stecken. Als ich vermeinte, ich hätte Ursach zu zweifeln, ob ich unter Christen wäre oder nicht, ging ich zu dem Pfarrer und erzählte ihm alles. Freilich sind Sie Christen. Und wollte ich dir nicht raten, dass du sie anders nennen solltest. Mein Gott, wie kann's sein? Wenn ich einem oder dem anderen seinen Fehler, den er wieder Gott begeht, verweise, so werde ich verspottet und ausgelacht. Dessen verwundere dich nicht. Das, was du bisher siehst und hörst, ist eine gemeine Sache und nur Kinderspiel gegen dasjenige, das sonst so heimlich als öffentlich und mit Gewalt wieder Gott und die Menschen vorgeht und in der Welt verübt wird. Aber lass dich nicht ärgern. Du wirst wenig Christen finden, wie dein Einsiedel einer gewesen ist. Meines Herrn Gubernators Gunst wurde je länger, je größer gegen mich, weil ich auch ihm selbsten je länger, je gleicher sah. Diese Gunst genoss ich bei jeder männiglich, und sonderlich mochte mich der Sekretarius wohl leiden. Einsmals tadelt ich sein schmierig Tintenfass. Ja, solches ist mein bestes Stück in der ganzen Kanzlei. Denn aus demselben lange ich heraus, was ich begehre. Die schönsten Dukaten, Kleider, alles habe ich nach und nach herausgefischt. Aus einem so verächtlichen Ding sollten so herrliche Sachen zu bekommen sein? Solches vermag der Spiritus Papyri, also die Tinten. Und das Tintenfass wird darum ein Fass genannt. Aber wie kann man es denn herausbringen, sintemal man kaum 10 Finger hineinstecken möchte? Ich habe einen Arm im Kopf, der solche Arbeit verrichtet. Ich verhoffe mich auch, bald eine schöne, reiche Jungfrau herauszulangen. Oh. Wenn ich Glück habe, so getraue ich auch, eigen Land und Leut herauszubringen. Und können noch mehr Leute solche Kunst? Freilich. Alle Kanzler, Doktoren, Notarii, Kauf- und Handelsherren und sonst unzählig andere mehr, welche zu reichen Herren daraus werden. So sind die Bauern und andere arbeitsame Leute nicht witzig, dass sie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot essen und diese Kunst nicht auch lernen. Etliche wollen's gerne lernen, mangeln aber des Arms im Kopf. Etliche lernen die Kunst und haben Arms genug, wissen aber die Griff nicht, so die Kunst erfordert. Andere wohnen aber an der Fehlhalten und haben keine Möglichkeit wie ich, die Kunst rechtschaffen zu üben. Anwerbestopp, Ausnahmeverordnung. Herr Sekretarius, sagt mir noch eins. Ehedem kam mir das Titularbuch in die Hände. Und ich fand darin mehr Torheiten, als mir bisher noch nie vor Augen kommt. Torheit? Ja, die darinnen stehen, sind ja alle Adamskinder und eines Gemächts miteinander. Und zwar von Staub und Aschen. Wo kommt denn ein so großer Unterschied her? Allerheiligst, unüberwindlichst, durchlauchtigst. Sind das nicht göttliche Eigenschaften? Hier ist einer gnädig, dort ein anderer gestreng. Und was muss allzeit das Geboren dabei tun? Man weiß ja wohl, dass keiner vom Himmel fällt. Und wär's einem nicht viel rühmlicher, wenn er freundlich tituliert als gestreng? Und item wollt... Oh. Nun trolle dich, du Sau, zu den anderen Säuen in Stall, mit denen du, Rülp, besser als mit ehrlichen Leuten konversieren kannst. Des anderen Tags hatte mein Herr seinen Offizieren und anderen guten Freunden eine fürstliche Gasterei angestellt. Man sprach das Tischgebet sehr still und allem Ansehen nach auch sehr andächtig. Aber kaum hatte jeder 3 oder 4 Mal »Gesegne Gott« gesagt, da wurde alles schon viel lauter. Ich sah, dass die Gäste die Trachten fraßen wie die Säu, darauf soffen wie die Kühe, sich dabei stellten wie die Esel und endlich alle kotzten wie die Gerberhund. den edlen Hochheimer, Bacharacher und Klingenberger, gossen sie mit kübelmäßigen Gläsern in Magen hinunter. Darauf sah ich mein Wunder, wie sie jetzt urplötzlich anfingen, närrisch zu tun und albernsten Ding von der Welt vorzubringen. Ich wusste nicht, woher ihnen der Dürmel kam, wobei manchem die Augen übergingen und der Angstschweiß ausbrach. Mich verwundert, wohin sie den Wein doch alle schütten könnten, weil ich noch nicht wusste, dass sie solchen, ehe er recht warm bei ihnen ward, wiederum mit großen Schmerzen aus eben dem Ort hervorgaben, wohin sie ihn kurz zuvor mit höchster Gefahr ihrer Gesundheit gegossen hatten. Mein Pfarrer war auch bei dieser Gasterei, aber er wollte so bestialisch nicht saufen. Ihm beliebte, weil er sowohl als andere ein Mensch war, ein Abtritt zu nehmen. Ich ging ihm nach. Mein Herr Pfarrer, woher kommt es doch, dass die Leute so hin und her torkeln? Liebes Sie haben Kind, sich alle satt gegessen und getrunken und schwören bei Teufel holen, wenn sie mehr saufen können. Und dennoch hören sie nicht auf, sich auszuschoppen. Liebes Müssen Kind, Sie es tun oder verschwenden Sie Gott zu Trutz aus freiem Willen so unnützlich? Liebes Kind, Wein ein, Witz aus. Morgen gegen Tag ist es noch schwerlich Zeit, bei Ihnen voneinander zu gehen. Denn wenn schon Ihre Mägen gedrungen vollstecken, so sind Sie doch noch nicht richtig lustig gewesen. Zerbersten denn Ihre Bäuche nicht, wenn Sie immer so unmäßig einschieben? Halt's Maul! Können Ihre Seelen, die Gottes Ebenbild sind, in solchen Mastschweinkörpern verharrt? Halt's Maul! Sind nicht Maul. Ihre Sinne, welcher sich Ihre Seelen bedienen sollen, wie in dem Eingeweih der unvernünftigen Tier begraben? Halt's Maul! Du dürftest sonst gräulich Pumpes kriegen. Hier ist keine Zeit zu predigen. Es war ein wunderliches Fasnachtsspiel an ihnen zu sehen und war doch niemand, der sich darüber verwundert als ich. Einer sang, der ander weinet, einer lachte, der ander traurete, einer fluchte, der ander betete, einer schrie überlaut Courage, der ander konnte nicht mehr reden, einer war stille und friedlich, der ander wollte den Teufel mit Raufhändel bannen. Endlich warf man einander Gläser, Becher, Schüsseln und Teller an den Kopf und schlug nicht allein mit Fäusten, sondern auch mit Stuhlbeinen, Degen und allerhand sieben Sachen drein, dass etlich der rote Saft über die Ohren lief. Aber mein Herr stillet den Handel gleich wiederum. Nun aber schießt der Herr Gubernator einen abscheulichen Fuchs. Das heißt, er kotzt Gott erbärmlich. Worauf mein Simplicius anschließend den Tanz verdirbt. Simpels. Herr? Bring da das, du Schuft! So? Was? Was? Das Labor, ich muss Fuchs schießen. Ja, das Labor, das Waschlabor. Ich halt's Labor davor. Davor ist Labor. Da goss eine solche wüste Materie in bemeldtes Labor, dass mir vor unleidlichem Gestank schier ohnmächtig wurde, sonderlich, weil mir etlich Brocken ins Gesicht spritzten. Der kalte Schweiß brach meinem Herrn aus und sein Angesicht sah einem Sterbenden ähnlich. Als er sich aber gleich wieder erholte, hieß er mich frisch Wasser holen, damit er seinen Weinschlauch wieder ausspülete. Nun bring mir den Fuchs weg. Ja, den Fuchs. Dem Fuchs? Ach ja, dem Fuchs. Mein Herr hat nichts Schlimmes in seinen Magen gesammelt, sondern herrliche und delikate Pastetlein, wie auch allerhand gebackenes Geflügel, Wildbret und Samvieh, welches man noch artlich unterscheiden und kennen kann. Herr Hofmeister, was soll ich mit dem Fuchs des Herrn Gubernators machen? Narr, geh und bring ihn dem Kürschner, dass er den Balg bereite. Dem Kür... Wo ist denn der Kürschner? Nein, einfältiger Pinsel, trat den Bettel in die Küche. Die Mägd soll's aufheben und einen Pfeffer drüber machen. Welches ich ernstlich ausrichtet und deswegen von den Schleppsäcken den Mägden mächtig verspottet worden. Als ich meines Lavors losworden, kam ich gegen ein großes Haus zu, allwo ich im Saal Männer, Weiber und ledige Personen so schnell herumhaspeln sah, dass es frei wimmelte.

Nun denn, so will ich als Kalb mein Bestes geben. Hey da! Hey! Nee! Wer ist denn da drinnen im Stall? Nee! Ihr Narren, hört ihr denn nicht, dass ein Kalb da ist? Ha! Ein Kalb sollte reden können? Lass sehen! Kamerad, was machen wir mit dem Kalb? Wir wollen es dem Gubernator verehren, welcher uns, da das Kalb reden kann, mehr dafür schenken wird, als der Metzger bezahlt. Kalb, wie steht der Handel? Nee, liederlich genug. Warum das? Darum, dieweil hier der Brauch ist, redliche Kälber in Gänsstall zu sperren. Ihr Kerl müsst wissen, dafern man will, dass ein rechtschaffener Ochs aus mir werden soll, dass man mich auch aufziehen muss, wie einem ehrlichen Stier zusteht. Kalb, ich verspreche dir die beste Sach, so du bei mir haben kannst. Wohl, Herr. Man muss mich aber in keinen Gänsstall sperren, denn wir Kälber können solches nicht erdulden, wenn wir anders wachsen und zu einem Stück Hauptvieh werden sollen. Liebes Kalb, ich vertröste dich eines Besseren. Harre, mein lieber visierlicher Herr. Ich hab die Probe des Feuers überstanden. War ich nicht gar gescheit? Jetzt wollen wir probieren, dass ich einen solchen Narren aus dir gemacht habe. Welcher den anderen am besten agieren wird können. Sind säuischer als Schwein, grimmiger als Löwen, geiler als Böck, neidiger als Hund, unbändiger als Pferd, gröber als Esel, versoffener als Rinder, listiger als Füchs, gefräßiger als Wölf, närrischer als Affen, giftiger als Schlangen und Kröten. Simplici, hat man dir deinen Witz noch übrig gelassen, so gebrauche dich desselben zu deinem Vorteil. Doch wisse dabei, dass du mit Gefahr deiner Vernunft in diese Narrenkappe geschlüpft bist. Die Zeiten sind so wunderlich, dass niemand wissen kann, ob du ohne Verlust deines Lebens wieder herauskommst. Ich machte mich wieder nach Haus und brachte mehr als 100 Buben mit, die mir nachliefen und alle wie Kälber schrien. Derowegen lief mein Herr ans Fenster, sah so vielen Narren auf einmal und ließ sich belieben, darüber herzlich zu lachen. Sagen lassen, dieses Kalb könne reden. Ich verspüre aber nunmehr, dass es nicht wahr ist. Oh, meine Dame, so hab ich hingegen vermeinet, die Affen können nicht reden. Höre aber wohl, dass dem auch nicht also ist. Wie, Simplici, vermeinst du denn, diese Damen seien Affen? Ei, Herr, sind sie es nicht. So werden sie es doch bald werden. Wer weiß, wie es fällt. Ich hab mich auch nicht versehen, ein Kalb zu werden und bin's doch. Mäh. Woran siehst du denn, dass diese Damen Affen werden sollen? Unser Aff trägt seinen Hintern bloß. Diese Damen aber allbereit ihre Brüst. Denn andere Mägdlein pflegen ja sonst solche zu bedecken. Schlimmer Vogel, du bist ein närrisch Kalb und wie du bist, so redest du. Diese lassen billig sehen, was sehenswert ist. Der Aff aber geht aus Armut nackend. Geschwind, bringe wieder ein, was du gesündigt hast, oder man wird dich karbeitschen, wie man Kälbern tut, die sich nicht zu schicken wissen. Ach ja, ich sehe wohl, wo der Fehler steckt. Der Diebsschneider ist an allem schuldig. Er hat das Gewand, das oben um den Hals gehört und die Brust bedecken sollte, unten an dem Rock stehen lassen. Darum schleift er so weit hinten hernach. Man sollte dem Hutler die Hände abhauen. Ein Streitgespräch über adelige Titel und weiteres zwischen dem simplicianischen Kalb dem Sekretarius und dem Gubernator. Sekretarius, ich nenne dich nur einen eitlen Titel, Schmied. Sag mir doch, wie hat man denn der Menschen ersten Vater tituliert, Mäh? Du redest wie ein unvernünftig Kalb, weil du nicht weißt, dass nach unseren ersten Eltern unterschiedliche Leute gelebt, die durch seltene Tugenden als Weisheit, männliche Heldentaten und Erfindung guter Künste sich und ihr Geschlecht geadelt haben. Wärest du ein Mensch, dann Herr, würdest du einem jeden seinen Ehrentitel gern gönnen. Sintemal du aber ein Kalb bist, so redest du auch von der Sache wie ein dummes Kalb. Ich bin sowohl ein Mensch gewesen als du, kann daher urteilen, dass du den Handel nicht recht verstehst. Sag mir, was sind für herrliche Taten begangen und für herrliche Künste erfunden worden, die genugsam seien, ein ganz Geschlecht der etlich 100 Jahre nacheinander zu adeln? Ist nicht beides, der Heldenstärk und der Künstler Weisheit und hoher Verstand, mit hinweggestorben? Wenn du dies nicht verstehst, so muss ich dafür halten, dein Vater sei ein Stockfisch und deine Mutter ein Plattfisch gewesen. Oh, wenn wir einander schänden wollen, so könnte ich dir vorwerfen, dass dein Knan ein grober, spessarter Bauer gewesen. Und ob es zwar in deiner Heimat und Geschlecht die größten Knollfinken abgibt, dass du dich annoch noch mehr verringert habest, indem du zu einem unvernünftigen Kalb worden bist. Mir ist kein Schand, dass ich ein Kalb worden bin, Mäh. Wer weiß, ob es nicht Gott gefällt, dass ich auch wieder zu einem Menschen und zwar noch größer werde als mein Knan gewesen. Nun, gesetzt, dass die Kinder ihrer Eltern Ehrentitel nicht allweg erben sollen, so musst du doch gestehen, dass diejenigen alles Lobs wert seien, die sich selbst durch Wohlverhalten edel machen. So folget, dass man die Kinder wegen ihrer Eltern billig ehret, denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer wollte in Alexandri Magni Nachkömmlingen ihres alten Urahnherrn herzhafte Tapferkeit im Krieg nicht rühmen? Ich will aber Ehe und Waffen fahren lassen und mich zu den Künsten wenden. Welcher wollte den nicht preisen, der die Buchstaben zuerst erfunden? Zwar ist wenig daran gelegen, ob du grobes Kalb solches in deinem unvernünftigen Ochsenhirn fassest oder nicht. Die herrlichen Heldentaten wären höchlich zu rühmen, wenn sie nicht mit anderer Menschen Untergang und Schaden vollbracht worden wären. Und könnte man der Druckerei und Schriften wohl entbehren, nach Ausspruch und Meinung jenes heiligen Mannes, welcher dafür hielt, die ganze Welt sei ihm Buchs genug, die Wunder seines Schöpfers zu betrachten und die göttliche Allmacht daraus zu erkennen. Simplici, ich merke wohl, weil du nicht edel zu werden getrauest, so verachtest du des Adels Ehrentitel. Herr, wenn ich schon in dieser Stund an deine Ehrenstell treten sollte, so wollte ich sie doch nicht annehmen. Ja, das glaube ich, denn dem Ochsen gebühret Haberstroh. Wenn du aber einen hohen Sinn hättest, wie adelige Gemüter haben sollen, so würdest du mit Fleiß nach hohen Ehren und Dignitäten trachten. Ich meinerseits achte es für kein Geringes, wenn mich das Glück über andere erhebet. Ach Herr, ich versichere dich, dass du der allerelendeste Mensch in ganz Hanau bist. Wieso? Wieso, Kalb? Sag mir doch die Ursache, denn ich befinde solches bei mir nicht. Herr, du hast zwar zu befehlen, und wer dir unter die Augen kommt, muss dir gehorsamen. Tun sie es aber umsonst? Bist du nicht ihrer aller Knecht? Schaue, du bist jetzt rundumher mit Feinden umgeben, und die Konservation dieser Festung Hanau liegt dir allein auf dem Hals. Du musst bedacht sein, dass kein Mangel an Geld, Munition, Proviant und Volk im Posten erscheinen. Deswegen du denn das ganze Land durch stetiges Exequieren und Tribulieren in der Kontribution halten musst. Schickst du die Deinigen zu solchem End hinaus, so ist Rauben, Plündern, Stehlen, Brennen und Morden ihre beste Arbeit. Weißt du aber auch, wer solche Schätze, die du etwa sammelst, genießen wird? Und gesetzt, dass dir dein Reichtum verbleibt, so musst du ihn doch in der Welt lassen und nimmst nichts davon mit dir als die Sünde, dadurch du selbigen erworben hast. Dein ganzes Leben ist nichts anders als ein immerwährendes Sorg- und Schlafbrechens, denn du musst Freund und Feind fürchten, die dich ohne Zweifel entweder um dein Leben oder um dein Geld oder um deine Reputation oder um dein Kommando oder um sonst etwas zu bringen nachsinnen. Regierungsverantwortung. Und was das Allerärgste ist, du bist von deinen Fuchsschwänzern so verwöhnt, dass du dich selbst nicht kennest und von ihnen so eingenommen und vergiftet, dass du den gefährlichen Weg, den du gehst, nicht sehen kannst. Denn alles, was du tust, heißen sie recht, damit sie deine Gunst behalten und ihre Beutel dabei spicken mögen. Du Bärenhäuter, wer lehret dich so predigen? Liebster Herr, was wird doch endlich dein Lohn sein? Sage mir, was hast du davon? Wenn alles wohl mit dir abgeht, so hast du aufs Wenigste sonst nichts, das du davonbringest, als ein bös Gewissen. Wirst du aber dein Gewissen in Acht nehmen wollen, so wirst du als ein Untüchtiger bei Zeiten von deinem Kommando verstoßen werden. Nicht anders, als wenn du auch, wie ich, zu einem dummen Kalb worden wärest. Mäh. Ich weiß nicht, was ich an dir habe. Du gedünkest mich für ein Kalb viel zu verständig zu sein. Ich vermeine schier, du seist unter deiner Kalbshaut mit einer Schalkshaut überzogen. Vermeinet ihr Menschen denn wohl, wir Tiere seien gar Narren? Wenn ältere Tiere als ich so wohl als ich reden könnten, sie würden euch wohl anders aufschneiden. Wenn ihr vermeint, wir seien sogar dumm, so sagt mir doch, wer lehret Hund und Katzen, dass sie das betaute Gras fressen sollen, wenn sie ihren vollen Bauch reinigen wollen? Wer lehrt die Schildkröt, wie sie den Biss mit Schirling heilen? Und wer hat die Schlange instruiert, dass sie soll Fenchel essen, wenn sie ihre Haut abstreifen und ihren dunklen Augen helfen will? Ihr Menschen fresst und sauft euch krank und tot. Das tun wir Tier aber nicht. Ein Löw oder Wolf, wenn er zu fett werden will, so fastet er, bis er wieder mager, frisch und gesund wird. Dahero viel alte Philosophie solches ernstlich erwogen und sich nicht geschämet haben, zu fragen und zu disputieren, ob die unvernünftigen Tier nicht auch Verstand hätten. Er ist närrisch, weil er sich selbst für ein vernünftig Tier schätzt. Ich halte ihn für einen Narren, weil er jedem die Wahrheit so ungescheut sagt. Hingegen sind seine Diskurse so beschaffen, dass solche keinem Narren zustehen. Sag, Simplici, da du nunmehr zu einem Kalb worden bist, pflegst du noch wie vor diesem gleich anderen Menschen zu beten? Und getraust du dich, in den Himmel zu kommen? Freilich, ich habe ja meine unsterbliche menschliche Seele noch, die wird ja nicht in die Hölle begehren. Ich bin nur verändert. Und dürfte ich noch wohl zu seiner Zeit wieder zu einem Menschen werden? Das wünsche ich dir. Aus seinem Seufzer konnte ich leichtlich schließen, dass ihn eine Reue ankommen, weil er mich zu einem Narren zu machen unterstanden. Er besorgte, es gehe nicht recht mit mir zu und dass vielleicht der Teufel mit mir unter der Decken läge. Er erzählte alles, was ich vorgebracht, obgemeldtem Pfarrherrn. Dass er sich hat in die Welt nicht schicken können, war die Ursache, dass er bei seinem Vater, einem groben Bauern, und bei eurem Schwager in der Wildnis in aller Einfalt erzogen worden. Ich zweifle gar nicht, dass er nicht wiederum zurechtzubringen sei, wenn man ihm nur die Einbildung benehmen kann und ihn dahin bringt, dass er nicht mehr glaubt, er sei zum Kalb worden. Dies alles glaube ich wohl. Allein liegt mir an, dass er zuvor so unwissend gewesen, nunmehr aber von Sachen zu sagen weiß, dergleichen man bei älteren, erfahreneren und belesenen Leuten als er ist, nicht leichtlich finden wird. Ich verwundere mich darüber und muss seine Reden beinahe für ein Orakel oder Warnung Gottes halten. Von dieser Zeit an besaß ich meines Herrn Gnad und Lieb vollkommentlich. Man sah mir in Bälde an, dass ich mich nicht mehr im Wald mit Wasser, Eicheln, Buchen, Wurzeln und Kräutern mortifizierte, sondern dass mir bei guten Bisslein der rheinische Wein und das hanauische Doppelbier wohl zuschlug, welches in so elender Zeit für eine große Gnad von Gott zu schätzen war. Denn damals stand ganz Deutschland in völligen Kriegsflammen, Hunger und Pestilenz. Aber das neidige Glück wollte meinen Simplicium das herrliche gute Leben nicht länger genießen lassen. Er musste inne werden, dass einen ein einzig unglückliches Stündlein aller Wohlfahrt entsetzen und von allem Glück und Heil dermaßen entfernen kann, dass es einem sein Lebtag nachgeht. Und damit ist der erste Teil meiner Erzählung, das erste Element, beendet. Der abenteuerliche Simplicissimus. Nach dem Roman von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Hörspielbearbeitung in 4 Elementen von Hans-Gerd Krugmann. Sie hörten das erste Element, Feuer, Jugend. Es spielten Grimmelshausen, Rolf Beusen, Simplicius Simplicissimus, Felix von Manteuffel und Jens Wawacek, der Knan, Walter Renneisen, der Einsiedel, Hans Diehl, der Pfarrer, Günther Mack, der Gubernator, Reinhard Virchow, Sekretarius, Hermann Lause, Adelhold, Peter Fricke, Feldwaibel, Heinrich Gieskes. In weiteren Rollen Kai Brecklinghaus, Gottfried Breitfuß, Sven Brohrmann, Markus Calvin, Martin Eschenbach, Maike Fink, Rainer Furch, Markus Grube, Rudolf Guckelsberger, Achim Hall, Andrea Hörnke-Tries, Renate Jett, Hans-Peter Korff, Jürg Löw, Zlatko Malta, Elmar Roloff, Sebastian Schwab, Sarah Sommerfeld, Dieter Wien und Werner Wölbern. Musik: Charlie Antolini, Luciano Berio, Bubbles, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Karl Amadeus Hartmann, Johann Erasmus Kindermann, Olivier Messiaen, Matthew Locke, Witold Glutowski, Michael Pretorius, Public Enemy, Johann Rosenmüller, Heinrich Schütz, Igor Strawinski, Galina Ostwolskaja und Jan Dismas Zelenka. Technik: Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regieassistenz: Nana Us. Regie: Hans-Gerd Krogmann. Produktion: Südwestrundfunk 2000.